Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Zwischen Weihnachten und Neujahr am 27. Dezember lief hier im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag ein Interview über die ostdeutsche Seele, über ihre Stärken und ihre Verwundungen. Gesprächspartnerin war eine evangelische Hochschulseelsorgerin, Christiane Thiel aus Halle an der Saale. Das Gespräch hat unsere Hörerinnen und Hörer aufgewühlt. Es gab auffallend heftige Reaktionen. Viel Zustimmung und viel Ablehnung, wenig dazwischen. Ein polarisierendes Gespräch also. Damit Sie wissen, worüber wir reden, ist hier eine Collage der streitbarsten Thesen. Also wir sind fast rassistisch benachteiligt. Das merkt man daran, dass wir einfach keine Leitungsposition mehr bekommen. Der absolute Schatz, den wir haben, ist, dass wir also Systembrüche überstanden haben. Das heißt, wir trauen keinem Staat mehr. Jetzt merke ich, dass 30 Jahre Verletzungen, Kränkungen, Rassismus, würde ich es schon fast nennen, zu einer verstärkten Nachfrage nach ostdeutscher Identität geführt hat. Und so erkläre ich mir das. Es hat vor allen Dingen seine Gründe in den vergangenen 30 Jahren seit 1989. Also ich würde die DDR nicht als reine Diktatur beschreiben, genauso wenig wie als Unrechtsstaat. Das positive Menschenbild des Sozialismus, das wir in den Schulen gelernt haben, das ist ein Schatz. Sind Ostdeutsche rassistisch benachteiligt? Das ist die Streitfrage dieser Sendung. Dazu begrüße ich zum einen die bereits erwähnte Christiane Thiel, Hochschulpfarrerin in Halle und auch Autorin von Jugendromanen. Hallo Frau Thiel. Hallo. Und ihr Gegenüber ist Wolfgang Thierse. Er hatte sich gleich nach dem Interview per Mail gemeldet. Wolfgang Thierse war Präsident des Deutschen Bundestages. Er ist SPD-Politiker, geboren in Breslau und zog 1964 fürs Studium nach, wie man damals noch sagte, Ost-Berlin. Herzlich willkommen, Herr Thierse. Hallo. Frau Thiel, rassistisch benachteiligt. Sie sagen immer noch ja, auch einige Wochen später. Erklären Sie uns das bitte in maximal 60 Sekunden. Rassismus ist ja eine heikle These überhaupt. Es gibt ja keine Rassen bei den Menschen, auf keinen Fall. Und deshalb wissen Sie, dass das immer nur eine theoretische Krücke ist. Ich bleibe aber dabei, es deutlich zu machen, dass ich von einer Zugehörigkeitsbenachteiligung spreche. Das hat etwas damit zu tun, wie ich spreche, also etwa meine Mundart führt dazu, dass ich im westlichen Kontext sofort gedisst werde, sehr oft. Es hat etwas damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, wie ich denken gelernt habe, in welchen Zusammenhängen und auch durch welche Hintertüren und in welchen Zwischenräumen ich denke. Ich kann das natürlich nicht für alle 17 Millionen ehemaligen DDR-Bürger sagen. Ich spreche vor allen Dingen von mir, von meinen Erfahrungen und von dem, was ich wahrnehme in der Welt, in der ich aktiv bin und in die ich mich mit aller Kraft einbringe. Und da würde ich sagen, dass die Benachteiligungen aufgrund der Herkunft massiv sind. Es geht nicht nur um die Leitungsposten, sondern es geht auch um die mittlere Ebene. Und es geht etwa darum, wie es möglich ist, auch innerhalb Westdeutschlands sichtbar zu werden als ostdeutsche Person. Gregor Gysi hat mal gesagt, wenn der erste Pressesprecher der Stadtwerke von Ingolstadt ein Ostdeutscher ist, dann ist die Einheit vollzogen. Es gibt bisher keine ostdeutschen Pressesprecher und Pressesprecherinnen in westdeutschen Städten, genauso wenig Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterinnen. Okay, vielen Dank. Die Minute ist rum. Gut. Ich bitte jetzt Herrn Thierse zum Widerspruch. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass Ostdeutsche rassistisch benachteiligt sind. Es geht um etwas anderes. Gewiss, es gibt ökonomisch-soziale Ungleichheit zwischen West und Ost in Deutschland. Wirtschaftskraft, Einkommen, Renten sind noch schmerzlich verschieden. Da ist wahrlich noch viel zu tun. Vor allem aber, es gibt auch eine West-Ost-Ungleichheit der Sicherheiten und Gewissheiten. Nach der ostdeutschen Erfahrung eines Systemwechsels, eines radikalen Umbruchs und dem vielfachen Erlebnis der Entwertung und des Entschwindens der eigenen Lebenserfahrung und Lebensleistungen. Das tat und tut weh und das erzeugt Wut und Vorwürfe und autoritäre Erwartungen, die sich an die da oben, an den Westen richten. Das kann man verstehen. Aber wir sollten diese Emotionen und Haltungen nicht noch verstärken und die negative Selbstwahrnehmung vieler Ostdeutscher nicht bestätigen. Das in den Jahrzehnten der Spaltung entstandene Minderwertigkeitsgefühl, das wir gewissermaßen als Rucksack mit uns tragen, bei nicht wenigen Ostdeutschen macht uns ja nicht produktiv, stärkt uns nicht. Im Gegenteil, Wir brauchen, glaube ich, mehr ostdeutsches Selbstbewusstsein und haben auch Anlass dazu. Denn es gibt ja nicht nur Verlierer, sondern sehr viele Gewinner von friedlicher Revolution und deutscher Einheit. Und das ist wirklich schon viel erreicht. Das sollten wir nicht übersehen und die negative Selbstwahrnehmung nicht bestätigen. Das macht nicht produktiv, das stärkt uns nicht. Aber trotzdem, Herr Thierse, haben Sie jemals das Gefühl gehabt, ein Deutscher zweiter Klasse zu sein? Dass Sie es schwerer haben, weil Sie aus dem Osten sind? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte den Eindruck, dass ich Politik lernen musste, weil ich in der DDR ja nicht Politik lernen konnte. Ich wollte nicht in die SED eintreten, nicht in die Blockpartei, obwohl ich politisch immer voller Leidenschaft war, aber ich wollte den Preis nicht bezahlen. Also musste ich Politik lernen. Das tut weh, das ist mühselig. Und da musste ich Niederlagen ertragen angesichts der westdeutschen, viel erfahreneren Politikern. Aber wem soll ich das vorwerfen? Wir kamen aus einem Land, das zusammengebrochen ist, das gescheitert ist, das von einer Mehrheit abgewählt wurde. Diese deutsche Vereinigung war nicht die Vereinigung von zwei Gleichen und Gleichrangigen, denn ein starkes, erfolgreiches Gemeinwesen und ein gescheitertes, abgewähltes System kamen zusammen. Bei den einen musste sich alles ändern, bei den anderen nichts. Warum sollte jemand in Köln glauben, bei ihm müsse sich etwas ändern, nur weil die in Leipzig den Kommunismus erledigt haben? Das ist die Ungerechtigkeit von Geschichte. Daraus Vorwürfe zu machen, macht unfrei und lähmt und stärkt nicht diejenigen, die in den Kampf gehen. Frau Thiel, sind Sie unfrei in dieser Hinsicht? Also ich würde ja sagen. Ich glaube, dass Herr Thierse zu einer Generation gehört, so ähnlich wie die Merkel. Da gab es so eine Welle der Wertschätzung der bürgerbewegten Ostdeutschen. Die ist also verebbt. Aber ich finde ja besonders bedauerlich, dass keine Entwicklung einer ostdeutschen Elite passiert ist seit 1989. Und das ist einfach fatal. Herr Thierse, zählen Sie zur ostdeutschen Elite? Also ich kann mit diesem Begriff der Elite nicht ganz so viel anfangen. Aber ich will ausdrücklich sagen, weil Frau Thiel auf einen Generationsunterschied hingewiesen hat, vielleicht besteht er wirklich, ich habe die vollen 40 Jahre DDR hinter mir. Deswegen fällt es mir viel schwerer, als Frau Thiel so positiv freundliche Dinge über die DDR zu sagen, dass da ein positives Menschenbild, das, als ich das hörte, war ich regelrecht entsetzt. Man braucht keine Diktatur, wenn man ein positives Menschenbild hat. Man braucht keine Erziehungsdiktatur. Man muss die Leute nicht einsperren. Man muss sie nicht observieren. Wie man sowas sagen kann im Rückblick auf die DDR, das macht mich fassungslos. Ich erkläre mir das nur ein bisschen aus der Bitterkeit der Erfahrungen der letzten Jahre, dass man dann im Grunde in die Situation kommt, an der DDR etwas schöner zu finden, als man es im eigenen Erlebnis doch vielleicht sollte. Und ich sage das ausdrücklich als einer, der immer wie ein Wanderprediger seit 1990 den Westdeutschen gesagt habe, bitte schaut genau hin, unterscheidet im Urteil über das System des Kommunismus der DDR, das ist gescheitert, das ist zusammengebrochen einerseits, und im Urteil über die Menschen, die da gelebt haben, die Biografien, die gelebt worden sind, die sind nicht alle gescheitert. Erzählt euch eure Lebensgeschichten, werden die Westdeutschen und die Ostdeutschen sehen, dass nicht im Westen nur Heldengeschichten, im Osten nur Schurkengeschichten stattfinden und dass die Farbtupfer und die Grautöne über die Systemgrenzen höchst bunt verteilt sind. Aber wenn Sie das sagen, warum können Sie dann zum Beispiel mein Votum, also ich bin ja auch 21 Jahre in der DDR groß geworden und als Christin und entsprechend auch benachteiligt, und ich erzähle die Geschichten jetzt hier nicht, weil das ist genau die Perspektive, die der Westen immer auf dem Osten will. Wie negativ, wie böse ging es Ihnen, wie schlecht ging es Ihnen. Wenn ich aber sage, dass ich super Lehrer hatte, wie können Sie denn das einfach wegwischen und sagen, das wäre eine Verklärung? Ich hatte hervorragende Lehrer und Lehrerinnen. Und die Besten waren die Kommunisten darunter. Und die haben sich um mich als Christin bemüht. Die wollten mich als kluge Frau in die Klassen einbinden und mir Verantwortung übertragen. Und das darf ich doch erzählen. Und dann jedes Mal wird mir da ins Wort gefallen. Einmal wird gesagt, ja, es war eine Diktatur. Und Sie sagen jetzt, das kann ich mir nur als Verklärung erklären. Das ist doch nicht fair. Dann brauche ich doch nicht erzählen. Aber und ich bin doch Sie haben in dem Interview diese Geschichte nicht erklärt. Ich erzähle auch Natürlich, Geschichten. Natürlich, ich habe auch über meine Lehrerinnen erzählt. Ich habe genau gesagt, dass ich einfach eine tolle Schule hatte. Ich kritisiere, dass Sie von einem positiven Menschenbild der DDR reden. Und das bestreite ich, dass das so war. Ich erinnere mich mit großer Emotion an die erfahrenen Solidaritäten, die gelebte Solidaritäten der DDR. Denn man konnte sie ja nur überleben, die Mangelgesellschaft und den obrigkeitlichen Staat, wenn man miteinander solidarisch war. Das ist alles wertvoll und kostbar in Erinnerung. Und das soll man auch erzählen und sich nicht ausradieren lassen. Selbstverständlich nicht. Aber das macht das System ja nicht besser. Mir scheint, das ist eine Ost-West-Auseinandersetzung, aber doch auch eine Ost-Ost-Auseinandersetzung. Roland Jahn, der Bürgerrechtler und frühere Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, hat mal gesagt, man könnte ja auch nicht den SED-Parteisekretär mit dem oppositionellen evangelischen Pfarrer gleichsetzen. Führen Sie solche Gespräche, wie Sie jetzt führen, so Streitgespräche, in dem eben die unterschiedlichen Biografien auf den Tisch kommen und auch die unterschiedlichen Sichtweisen auf die DDR-Vergangenheit, führen Sie die eigentlich oft oder wird da vieles auf diese Ost-West-Schiene abgewälzt? Unser Gespräch ist ja nun gar nicht zwischen so großen Unterschieden. Also ich bin ja auch nicht in der SED gewesen und ich habe mich konfirmieren lassen statt Jugendwein. Bei mir stand auch zur Frage, ob ich überhaupt studieren kann. Immer wieder wurde ich bedroht. Es geht nicht. Die Stasi hat mich observiert. Das ist ja so ähnlich wie bei Herrn Thierse. Jetzt aber Sie würden nicht sagen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Das würde Herr Thierse ja schon sagen. Nee, das würde ich nicht sagen. Natürlich bin ich auch auf der Straße dauernd nach meinem Personalausweis gefragt worden und ich habe auch im Gefängnis gesessen ohne Grund. Aber ich würde einfach nicht so ohne weiteres alles in diese eine Schublade stecken. Ich möchte es gerne differenzierter darstellen. Und ich habe das mit dem Menschenbild vor allen Dingen durch die sozialistische Schule erlebt. Bin da eine absolute Außenseiterin gewesen mit meinem unentwegten Bekenntnis. Und trotzdem bin ich zum Beispiel immer wieder geworben worden, Patenschaften zu übernehmen für schlechtere Schüler und Schülerinnen. Und du kannst das doch und mach das. Und ich habe deine große Wertschätzung verschiedener Begabungen wahrgenommen. Solche Sachen haben mich geprägt. Ich bin auch beschützt worden, zum Beispiel durch Lehrer vor Klassenkameraden, die mich verfolgt haben, weil ich gesagt habe, ich gehe am Sonntag in den Gottesdienst. Frau Thiel, es ist gut, dass Sie das erzählen. Ich finde, dass solche Geschichten sollen wir Ossis immer wieder erzählen. Aber stellt das die These in Frage, dass die DDR kein Rechtsstaat war? Was ist das Kriterium für einen Rechtsstaat? Eine unabhängige Justiz? Dass man sein Recht auch gegen den Staat durchsetzen kann. Das gab es alles in der DDR nicht. Ich bin der Sohn eines Rechtsanwaltes. Ich bin aufgewachsen mit den Niederlagen meines Vaters in politischen Verfahren. Das hat mich sehr geprägt. Natürlich wurde dort Recht gesprochen, aber das entscheidende Kriterium, eine unabhängige Justiz, politisch, ideologisch unabhängige Justiz, die gab es nicht. Und deswegen kann man dieses Urteil doch fällen. Bevor wir jetzt etwas zu weit weg kommen vom Thema, möchte ich nochmal auf die eigentliche Frage gehen, nämlich auf die nach der Diskriminierung. Frau Thiel sagt, wir werden als Ostdeutsche diskriminiert. Sie, Herr Thierse, sagen, das ist einfach der Lauf der Geschichte. Ein politisches System, auch ein Wirtschaftssystem, hat halt gewonnen. Was folgt daraus? Das Wort Entwertung von Biografien scheint in diesem Konflikt ein wichtiges zu sein. Also wie könnte sich Respekt vor den Biografien ausdrücken? Also jetzt muss ich drei verschiedene Dinge erzählen. Erstens, es gibt keinen Systemwechsel ohne Elitenwechsel. Wir wollten, dass bestimmte Leute in der DDR keine Macht mehr haben. Wir wollten Karl Eduard von Schnitzler nicht mehr sehen und hören. Wir wollten auch bestimmte Leute in der Justiz nicht mehr haben. Also das ging nicht ohne Personalwechsel, auch in den Führungsetagen der Gesellschaft. Zweitens, natürlich ist unsere friedliche Revolution unter besonderen Bedingungen stattgefunden, dass wir Teil eines gesamtdeutschen Staates wurden, dass also Westdeutsche nach Ostdeutschland kamen und zunächst einmal die frei gewordenen, durch die Revolution frei gewordenen Führungspositionen besetzt haben. Dass dabei auch Kameradschaften, Netzwerke eine Rolle spielen, dass das auch ein Vorgang war, der in vieler Hinsicht schmerzlich war, das sehe ich auch. Und deswegen glaube ich, dass wir gegenwärtig wirkliche Anstrengungen brauchen bei Entscheidungen über Führungspositionen bis in die mittleren Etagen, dass Ostdeutsche eine gleiche, faire Chance bekommen, dass sie sogar bevorzugt werden, wenn sie die gleiche Qualifikation haben. Dafür bin ich sehr. Ich bin sehr dafür, dass wir auch genau prüfen, welche Institutionen weiter nach Osten verlagert wurden. Es war für mich einer der entscheidenden Argumente in der damaligen Debatte über Bonn-Berlin zu sagen, die Politik muss ihr Schwergewicht nach Ostdeutschland verlagern, sonst wird das Staatsschiff ganz schief. Aber das ist nicht automatisch Diskriminierung. Bevorzugung von Ostdeutschen, Frau Thiel, ist das eine gute Idee, Ihrer Ansicht nach? Naja, da gibt es ja sehr bissige Reaktionen, weil das ja auch hier die Karin Göring-Eckardt vorgeschlagen hat. Und ich finde die Reaktion sehr angemessen. Wie soll man denn das quotieren? Ja, was macht man aber dann? Wenn man diskriminieren kann, kann man ja auch quotieren. Man muss, ich habe noch nicht mal von Quote gesprochen, sondern bei Entscheidung immer darauf zu achten ist, welche Lebensgeschichte bringt einer mit? Also ich sitze jetzt wieder in der Vorbereitung für den Kirchentag in Dortmund. Das letzte Mal, danach mache ich nicht mehr mit. Ich habe einfach keine Lust mehr auf diesen Westzirkus. Aber ich habe es jetzt 30 Jahre lang gemacht. Da sitzen wir und planen große Podien. Und da fallen mir, ehrlich gesagt, obwohl ich da wirklich sensibel bin, es fallen mir keine Personen ein, die ich als Redner oder Rednerinnen mit einem ostdeutschen Kontext einladen kann. Es gibt die nicht. Die Lehrstühle sind alle von Westdeutschen besetzt, überwiegend. Bei der Bischofswahl in Berlin, wenn ich da gefragt werde, wo sind denn die ostdeutschen Kandidaten, dann muss ich sagen, wir hatten die Kraft jetzt nicht, uns für solche Ämter zu qualifizieren. Wer ist denn Ihrer Ansicht nach ein Ossi und wer ist ein Wessi? Woran machen Sie das fest? Kann ich auch nicht sagen. Es gibt keine Bio-Ostdeutschen. Das weiß ich auch nicht genau. Wenn ich von mir aus gehe, ist klar, ne? Ich bin im Osten geboren und ich bin eben nicht in den Westen ausgewandert. Das war für meine Eltern absolut indiskutabel. Suche der Stadt Bestes. Das war im Leben in der DDR. Ich beobachte bei den jüngeren Leuten, dass die, deren Eltern also durchgängig in der DDR gelebt haben, dass die sich als Ostdeutsche verstehen. Es gibt dafür kein ausschließliches Kriterium. Möchte ich auch nicht mitmachen. Dann dürfen Sie auch nicht so heftig darauf bestehen, dass es Ossis sein müssen. Ich weiß nicht, wie lange die nachwachsenden Generationen noch Ossis sind. Ich werde es wahrscheinlich bis an mein Lebensende bleiben, weil ich den größeren Teil meines Lebens in der DDR, in Ostdeutschland zugebracht habe. Aber dass 30 Jahren solche Herkünfte nicht mehr ganz so starke Rollen spielen, das wünsche ich mir eigentlich. Also, weil sonst das Ostdeutsche, das Ihnen so wichtig ist, zum rein Anti-Wessi-Ressort Sentiment verkommt. Und das wäre schade. Nee, ich glaube, dass uns eine Fähigkeit, die ich gelernt habe in den 20 Jahren DDR, die ich erlebt habe, ist, zwischen den Zeilen zu lesen, mir nicht jede Ideologie sofort zu eigen zu machen, sondern immer kritisch zu bleiben. Und so habe ich auch den Westen die ganzen 30 Jahre gelesen. Und für mich ist es eine Perspektive auf die Welt. Und für mich ist eine ganz große Frage nach den globalen Folgen des Imperiums. Das Imperium der Gier, die Ausbeutung des Südens. Und das hat auch was mit meiner Perspektive zu tun, mit der Perspektive, aus einem beraubten Stück Land zu kommen. Und ich glaube, dass da sind Sensibilitäten entstanden, die meinen Blick schärfen. Das ist wie als Frau. Also wenn ich auch als Frau auf die Welt sehe, habe ich auch eine bestimmte Wahrnehmungsform. Und als Christin, und da gibt es noch andere Zugänge, vielleicht in meinem Fall ist es eben Frau und Christin und Ostdeutsche. Und natürlich kann ich nicht darauf so beharren, das weiß ich auch. Aber was ich eben beobachte, ist zum Beispiel, Sie haben die ökonomischen Zusammenhänge beschrieben, ja, also das hat meine Eltern immer sehr beschäftigt, dass sie nicht 1954 in den Westen gegangen sind als Diplomchemiker, so wie die meisten ihrer Absolventen an der TU Dresden, und dass sie nie so viel Geld verdient haben wie all die, die dann in den Westen gegangen sind, und dass sie uns eben keine Häuser vererben können. Ich erbe nichts, aber es ist völlig okay, aber es unterscheidet mich natürlich von allen aus der Schicht im Westen. Ja, ne? Das ich finde, das hat schon eine Auswirkung. Das sehe ich auch, aber Problem, das ich damit habe, ist, dass das immer im Ton des Vorwurfs gegen andere passiert. Ja, in Ostdeutschland entsteht noch lange keine Gesellschaft von Erben. Geschichte ist ungerecht, aber wem soll ich dafür für einen Vorwurf machen? Und im Übrigen, Frau Thiel, ich finde das etwas irritierend, wenn Sie von einem beraubten Stück Land sprechen. Ich erinnere mich daran, dass eine große Mehrheit der Ostdeutschen 1990 so schnell wie möglich unter das rettende Dach der Bundesrepublik wollten. Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, dann gehen wir. Sie wollten Helmut Kohl glauben, seiner Botschaft von den blühenden Landschaften. Umso größer ist natürlich auch die Enttäuschung jetzt. Aber es ist die Bestätigung des gleichen autoritären Musters, von denen da oben und von denen im Westen alles zu erwarten. Und wenn die Wunder nicht eintreten, die man sich erhofft und erglaubt hat, umso wütender ist man dann auf den Westen, auf die Politik, auf die Demokratie. Und das ist etwas Gefährliches an den Ostdeutschen. Aber vielleicht wenn Sie so das auch differenziert, nicht ganz. Wenn Sie so differenziert reden, zwischen den Zeilen lesen, sehr kritisch, bin ich ganz einverstanden damit. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass viele von denen, die AfD wählen, die ihre Wut auf die Straße tragen, à la Pegida und so weiter, auf eine so differenzierte Weise über die gegenwärtige Welt und ihre Probleme und unser eigenes schuldhaftes Verhalten darüber nachdenken. Also da haben Sie recht, und das ist für mich auch entsetzlich, und ich gehöre auch überhaupt nicht zu den Wählern oder Wählerinnen dieser rechtsgerichteten Organisation, da werden Sie mich auch nicht wiederfinden, aber ich möchte nochmal widersprechen. Also ich würde nicht sagen, dass die Bundesrepublik 40 Jahre Erfolggeschichte war, sondern es ist auch schon die Geschichte der Gier, und die hat sich seit 1989 ungebremst fortgesetzt. der Aber Welt. Demnach müsste ja dann eine sozialistische Partei, eine linke Partei, große Wahlerfolge feiern, wenn das so das allgemeine Gefühl wäre. Stattdessen sehen wir aber, dass vor allem die AfD das Ostgefühl ganz gut zu treffen scheint. Und das, obwohl deren Elite, Alexander Gauland und Alice Weidel, ja, aus dem Westen sind. Ist grauenhaft. Warum ist das so? Das ist ja die, das ist ja die böse Pointe. Ja, wenn man das wüsste. Wenn man den Erfolg der AfD aus ostdeutschen Erfahrungen und ostdeutschen Befindlichkeiten erklären könnte, dann wäre es ja ein leichtes. Aber ja, ich glaube, es geht eher um das, was ich beschrieben habe, sozusagen, dass beim Teil der Ostdeutschen so eine autoritäre Prägung nachwirkt. Die DDR hat selbstverantwortliches und selbstbewusstes Handeln, Staatsbürgerlichkeit nicht gefördert, sondern die Erwartung an die da oben, an die anderen. Schuld sind die immer, verantwortlich sind die immer. Und jetzt sind die Enttäuschungen eingetreten. Und nachdem man bei den ersten Wahlen die Hoffnung an die CDU gerichtet hat, dann an die SPD und dann an die Linkspartei, so tagt eben ein Teil der Ostdeutschen sie jetzt zur AfD. Wieder dieselbe Erwartung, dass durch einfache Lösungen, durch starke Worte die wirklichen Probleme der Ostdeutschen, die wirklichen Probleme Europas und der Welt gelöst werden könnten. Das finde ich das Hochproblematische der gegenwärtigen Stimmungslage und eine bestimmte Art, darüber zu reden, Ostdeutschland sei eine abgehängte Region, integriert doch erstmal uns, wir sind die Benachteiligten, das befördert genau diese Einstellung, diese Emotion. Während ich sage, wir müssen miteinander so reden, dass wir uns selbst immer gegenseitig ermuntern, unser Selbstbewusstsein stärken in den Konflikten, mit denen wir es zu tun haben. Die Bischöfin von Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, hat vor einigen Tagen gesagt, die Ostdeutschen müssten die Demokratie noch einüben. Frau Thiel, hat sie recht? Also weil meine erste Reaktion war, so wie jetzt eben auch auf den Beitrag von Herrn Thierse, das hat keinen Sinn, immer wieder die Ostdeutschen zu beschämen, zu sagen, ihr seid einfach zu blöd zur Demokratie. Ich finde, das geht nicht. Also Jana Hensel sagt, diese Pluswahlen für die AfD sind ostdeutsche Emanzipation. Das muss man total kritisch sehen und es beängstigend, das stimme ich alles zu. Aber es geht nicht, dass man immer sagt, das sind autoritär geprägte Wähler und Wählerinnen. Und ich finde auch das von Frau Junkermann nicht besonders treffend, obwohl ich sie sehr schätze und sehr mag. Und ich habe dann den zweiten Satz gelesen, hat sie gesagt, in den 70er Jahren ihrer Jugend war eben auch in ihrer Heimat, waren die Rechten stark. Das fand ich Westen, also. Ja, genau. Das fand ich irgendwie wiederum sehr treffend. Das hat mich irgendwie berührt, weil ich dachte, vielleicht ist das auch Geschichte, dass das so kommt und geht. Und ich hoffe jetzt immer, dass dieses Jahr eben der Osten doch nicht AfD wählt, weil die Frauke Petry weg ist. Ja, das ist so eine kleine Hoffnung, dass die merken, nee, eigentlich wollen wir diese Rechten, wer sie es doch nicht wählen. Ich weiß es nicht genau, aber ich möchte nicht immer in diese Beschämung, das ist auch so ein Duktus in der Kirche immer wieder, die Ostdeutschen, die haben eben Gott vergessen, sie müssen es nur wieder lernen. Man unterschätzt da auch die Emanzipationskraft der Menschen, auch in Ostdeutschland. Das gefällt mir nicht. Was mich ärgert, ist dieses Grundmuster. Das Grundmuster, das heißt, schuld sind die anderen. Das Gerede nicht, dass die Ostdeutschen zur AfD wählen, das liegt an der westdeutschen Politik, das liegt an den Parteien, immer an den anderen. Zunächst mal ist jeder Wähler verantwortlich dafür, was er wählt. Zweite Bemerkung, man darf doch daran erinnern, dass die Westdeutschen das vorbehaltlose, entschiedene Ja zur Demokratie gelernt haben in einem Prozess des wirtschaftlichen Aufschwungs, der Wohlstandsmehrung. Die Westdeutschen haben in diesen Jahrzehnten so etwas erlernt, was ich demokratische Hornhaut nenne, nämlich auch mit Enttäuschungen, Widrigkeiten der Demokratie fertig zu werden. Dass wir in Ostdeutschland das unter den unendlich viel schwierigeren Bedingungen erlernen müssen. Massenarbeitslosigkeit, Entwertung von Lebenserfahrung und so weiter. Das macht das Ja zur Demokratie schwieriger. Das ist doch keinerlei Vorwurf, sondern es versucht zu erklären, worin es noch bestimmte politische Mentalitätsunterschiede zwischen West und Ost gibt. Das soll auch die Ostdeutschen nicht beschämen, sondern soll also erklären. Das hat jetzt besser geklungen, muss ich sagen. Eine demokratiedienliche Frage, die wir immer am Ende dieser Sendung Streitkultur stellen, ist die: Was haben Sie vom jeweils anderen gelernt? Welches Argument hat Sie am meisten beeindruckt? Herr Thierse, bitte fangen Sie an. Also mich hat schon beeindruckt, was Frau Thiel über ihre Erfahrungen als Schüler erzählt hat. Und ich kann auch von Solidarität von SED-Genossen und Genossinnen erzählen. Aber ich kann auch von Verrat und von Gemeinheit von SED-Genossinnen und Genossen erzählen. Ich würde immer gerne beides erzählen wollen. Frau Thiel. Für mich ist sehr glaubwürdig, und das weiß ich ja auch, weil ich Herrn Thierses Weg so ein bisschen wahrgenommen habe, dass er sehr gestritten hat, vor allen Dingen in der Debatte um Bonn und Berlin. Da merke ich, dass er wirklich mit Herz für die ostdeutsche Region gekämpft hat. Und ich finde auch sehr berührend, dass die Lebensabbrüche und die Negation von Lebenserfahrungen und so, dass das also so deutlich auch ausgesprochen werden kann. Das finde ich auch sehr gut, hat mich angesprochen. Ja, das war die Sendung Streitkultur mit der Frage, sind Ostdeutsche rassistisch benachteiligt? Und darüber haben sich gestritten Christiane Thiel, Hochschulpfarrerin in Halle, und Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages. Ich danke Ihnen beiden. Ich danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken. Wir haben diese Sendung aufgezeichnet und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Mein Name ist Christiane Florin.